بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، This is the 65th Fajr Unterricht von das Buch Jama' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Und wir sind beim 18. Hadith عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح. Also von Abu Dharr und Mu'adh ibn Jabal رضي الله عنهما, dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte: Fürchte Allah, wo auch immer du bist, und folge der Sünde einer guten Tag, sie löscht sie. Und verkehre mit den Menschen mit schönen Benehmen. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah sagt weiter, und die Aussage von ihm sallallahu alaihi wasallam, und folge der Sünde einer guten Tag, sie löscht sie, ist, als der Diener befohlen war, oder da der Diener befohlen war, mit der Taqwa im Geheimen und Offenkundigen oder Offensichtlichen, obwohl von ihm manchmal Vernachlässigung in der Taqwa geschehen kann oder geschieht, entweder indem er manche Befehle unterlässt oder manche Verbote begeht, so hat ihm Allah Azza wa Jal hier befohlen, dass er das tut, womit er diese Sünde löscht. Und das ist, dass er diese Sünde mit der guten Tat folgt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Und verrichte das Gebet am Anfang oder an beiden Seiten des Tages, yani am Anfang und am Ende, und ein Teil der Nacht, denn die guten Taten lassen die Sünden vergehen. Dies ist eine Ermahnung für die, die sich ermahnen lassen. Surah Hud, Vers 114, ungefähre Bedeutung. Und in As-Sahihain, yani in Bukhari und Muslim, von Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, dass ein Mann, yani, hat eine Frau geküsst. Okay? Dann kam er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und er erwähnte ihm das. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam geschwiegen, bis dieser Vers hinabgesandet wurde. Dann hat er ihn gerufen und hat es ihm vorgelesen. Dann sagte ein Mann: Ist das für ihn bestimmt oder für alle Menschen? Er sagte: Nein, für alle Menschen. Und Allah Azza wa Jal beschrieb die Muttaqin in seinem Buch mit dem Beispiel, was er den Propheten sallallahu alaihi wasallam nahegelegt hat in seiner Aussage Azza wa Jal: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Also Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Und eilt zu einer Vergebung von eurem Herrn und ein Paradies, dessen Breite die Himmel und Erde ist, welches vorbereitet ist für die Muttaqin, für die Gottesfürchtigen. Was sind die? Diejenigen, die im Geheimen oder im leichten Zustand und im schweren Zustand ausgeben, ja, spenden. Ja? Und die ihre Wut unterdrücken und den Menschen vergeben. Und Allah liebt diejenigen, die Muhsinin sind, die Gutes tun. Und diejenigen, die, wenn sie etwas Unsittliches machen oder etwas Sündiges machen oder sie gegen sich selbst ungerecht waren, gedenken sie Allah und bitten um Vergebung für ihre Sünden. Und wer vergibt die Sünden außer Allah? Und sie beharren nicht auf das, was sie taten, und während sie es wissen. Dies sind diejenigen, deren Lohn eine Vergebung von ihrem Herrn und Jannat und Paradiesen, unter denen die Flüsse unterlaufen, ewig verweilen sie darin, und schön ist das Lohn der Handelnden. Surat Al-Imran 133 bis 136. So hat Allah Azzawajal die Muttaqin damit beschrieben, dass sie die Menschen mit den Menschen verkehren, indem sie gütig zu ihnen sind beim Ausgeben, und dass sie die Wut unterdrücken und ihnen vergeben werden, die Menschen. So sammelt er zwischen ihrer Beschreibung mit das Geben des Geliebten, was man lebt, ja, und Aushalten des Leides. Und das ist die Vollkommenheit des schönen Benehmens, welches der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mu'adh nahegelegt hat. Und dann hat er sie damit beschrieben, dass wenn sie etwas Unsittliches machen oder gegen sich selbst ungerecht sind, gedenken sie Allah und bitten um Vergebung für ihre Sünden. Und sie beharren nicht auf sie. So, wie ist dies darauf, dass die Muttaqin von ihnen manchmal auch die Kaba'ir passieren, große Sünden passieren, und das ist Unsittlichkeit. Okay, und kleine Sünden auch, und das sind die Ungerechtigkeit gegen den Nafs, gegen sich selbst. Jedoch beharren sie nicht darauf, sondern gedenken Allah, nachdem sie geschehen, diese Sünden, und bitten ihm um Vergebung und bereuen zu ihm. Und die Taube ist das Unterlassen des Beharrens. Yani, dass man nicht auf die Sünde beharrt. Und die Bedeutung von seiner Aussage, subhanahu wa ta'ala, sie gedenken Allah, also sie erinnern sich an seine Großartigkeit und die Härte seiner Strafe und Vergeltung. Und was er androht oder angedroht hat für die Sünde von den Strafen. So erfordert dies dann für sie, dass sie im gleichen Zustand gleich sofort zurückkehren und um Vergebung bitten und unterlassen des Beharrens. Und Allah Ta'ala sagt, إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Al-A'raf 201. Diejenigen, die gottesfürchtig sind, wenn etwas von dem Teufel sie trifft, eine Einflüsterung, dann erinnern sie sich und auf einmal sind sie einsichtig. Ja? Und im Sahih von Nabi sallallahu alaihi wasallam ist, dass er sagte, wenn ein Diener eine Sünde begeht, dann sagt er, und er sagt, ich habe, oh mein Herr, ich habe eine Sünde begangen, so vergebe mir. Dann sagt Allah, mein Diener weiß, dass er einen Herrn hat, der die Sünde vergibt und der für die Sünde bestraft. Ich habe meinen Diener vergeben. Dann, wenn er wieder eine Sünde begeht, und so weiter, bis er beim vierten Mal sagt, beim vierten Mal, er sündigt und dann bittet um Vergebung, und Allah vergibt ihm wieder und wieder, und beim vierten Mal sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich habe meinen Diener vergeben, so soll mein Diener tun, was er will. Yani, solange er auf diesem Zustand ist, immer wenn er eine Sünde begeht und sie um Vergebung dafür bittet, dann ist er heil, und dann kann ihm nichts Schlechtes passieren, inshallah ta'ala. Und in Tirmidhi, von Hadith Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dass er sagte, beharrt hat nicht derjenige, auf die Sünde, yani, der um Vergebung bittet, selbst wenn er am Tag das gleiche 70 Mal macht. Ja? Yani, beharren auf der Sünde ist nicht, dass du sie wiederholst, sondern dass du aufrichtig bist in der Taube. Und dass du wirklich alles yani, voll vornimmst, dass du das nie wieder machst. Selbst wenn du diese Sünde wieder am Tag 70 Mal wiederholst. Okay, natürlich muss man dabei auch aufrichtig sein. In Vergebung, yani, dass man in der Reue, in der Taube. Und Al-Hakim überlieferte von dem Hadith von Uqba ibn Amir, dass ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und sagte, ja Rasulallah, der eine von uns sündigt. Dann sagt er, der Prophet, yani, es wird dann über ihm geschrieben. Dann sagt er, dann bittet er um Vergebung dafür. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihm wird vergeben, ihm wird vergeben. Dann sagte er kehrt aber zurück und sündigt wieder. Er sagt, dann wird es gegen ihn geschrieben oder über ihn geschrieben. Er sagt, aber dann bittet er um Vergebung und bereut. Er sagt, es wird ihm vergeben und seine Reue wird angenommen. Und Allah azza wa jal wird es nicht langweilig, bis euch langweilig wird. Ja, Allah azza wa jal hört nicht auf euch zu vergeben, bis ihr aufhört Allah azza wa jal wird nicht nachlässig oder Allah azza wa jal hört nicht auf euch zu vergeben, bis ihr selber aufhört. Subhanallah. Und At-Tabarani überlieferte mit einer schwachen Überlieferungskette von Aisha radiallahu anha, dass sie sagte, Habib ibn al-Harith oder Hubayb ibn al-Harith kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, ja Rasulallah, ich bin ein Mann, der die Sünden begeht. Dann sagte er, so bereue zu Allah subhanahu wa ta'ala oder azza wa jal. Er sagt, ich bereue, dann kehre ich wieder zurück. Er sagte, immer wenn du sündigst, dann bereue. Dann sagt er, ja Rasulallah, meine Sünden werden viele. Er sagte, die Vergebung Allahs ist mehr als deine Sünden. Ja, Habib ibn al-Harith. Und es überlieferte auch mit der gleichen Bedeutung, es wurde auch mit der gleichen Bedeutung überliefert von Hadith von Anas als Marfu' mit einer schwachen Überlieferung. Yani At-Tabarani. Er überliefert es auch mit der gleichen Bedeutung von Anas radiallahu anhu als Marfu' mit einer schwachen Überlieferung. Und auch von Abdullah ibn Amr. Er sagte, sich an eine Sünde erinnert, die er begangen hat und sein Herz hat Angst davor bekommen und er bittet Allah um Vergebung dafür, dann wird sie gelöscht, yani mit der Bedeutung. Okay? Und Ibn Abi Dunya überlieferte mit seiner Überlieferungskette von Ali radiallahu anhu, dass er sagte, die Besten von euch sind jeder, der sündiger ist und Bereuer ist. Er sagte, es wurde zu ihm gesagt, wenn er aber zur Sünde zurückkehrt, er sagte, er bittet Allah um Vergebung und bereut. Er sagte, wenn er wieder das wieder macht, er sagt, er bittet Allah um Vergebung und bereut. Es wurde gesagt, wenn er wieder zurückkehrt, er sagt, er bittet Allah um Vergebung und bereut. Dann sagte, es wurde zu ihm gesagt, bis wann, yani, wie lange soll das so weitergehen? Er sagt, bis der Shaitan derjenige ist, der keine Wahl mehr hat oder gefangen ist. Yani, bis alle Ewigkeiten und bis er damit komplett aufhört. Und Ibn Majah überlieferte von Hadith von Ibn Mas'ud Marfu', er sagte, At-ta'ibu min al-dhanbi kaman la dhanba lah. Allahu Akbar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Reuige, der eine Sünde bereut, ist wie derjenige, der nie eine Sünde begangen hat. Yani, wenn du eine Sünde gemacht hast und sie bereust, bist du genau wie derjenige, der diese Sünde nicht begangen hat. Subhanallah. Schaut die Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie oft, yani jeder von uns soll sich jetzt einmal Gedanken machen, wie Wie oft hat er heute nur heute oder diese Woche Allah um Vergebung gebeten? Wallahi, meine Geschwister, das ist eine sehr, sehr, sehr schmerzvolle Sache. Sehr schmerzvolle Sache. Schaut, wie gütig Allah subhanahu wa ta'ala zu uns ist. Schaut, wenn du eine Sünde machst, subhanallah, wenn du eine Sünde machst, Allah azawajal schreibt sie nur eine. Und wenn du eine gute Tat machst, Allah azawajal schreibt sie das Zehnfache, mindestens das Zehnfache, bis zu 700-fache. Subhanallah. Und Allah vermehrt, wie man will. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Allah, man hat ihm gezählt in einer Sitzung mehr als 70 Mal Astaghfirullah, Astaghfirullah. Und dass er gefragt wurde, warum er das macht, wo Allah ihm all seine Sünden vergeben hat. Er sagt, soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Ja, Ikhwani. Ja, Ahbabi, wie oft haben wir heute Unrecht begangen? Wie oft haben wir gegeneinander heute gelästert? Wie oft haben wir heute schlechtes Benehmen gehabt? Wie oft hatten wir heute schlechtes Benehmen zu unseren Frauen oder zu unseren Männern oder zu unseren Kindern oder zu unseren Nachbarn oder zu unseren Brüdern oder zu unseren Schwestern oder? Wie oft haben wir heute, sind wir heute vor dem Computer gesessen und haben gegeneinander geschrieben und gelästert und Riba und Namima begangen? Wie oft? Wie oft waren wir undankbar zueinander? Wie oft? Wer hat sich heute hingesetzt und hat Allah azawajal um Vergebung gebeten? Wer hat sich heute hingesetzt und hat zwei Raka'a gebetet, Wudu gemacht und zwei Raka'a gebetet, in einem Zustand, wo niemand ihn sieht? Und hat Allah azawajal Istighfar gemacht und hat seinen Kopf auf den Boden gegeben und hat Allah azawajal um Vergebung gebeten und hat geweint. Nicht, weil die Leute ihn sehen. Und nicht, weil die Leute ihn hören, sondern weil Allah ihn sieht, weil er Angst vor Allah Azza wa Jal hat. La ilaha illallah. Wallahi, meine Geschwister, nehmt diese Sache nicht auf die leichte Schulter. Nehmt diese Sache nicht auf die leichte Schulter. Diese Istighfar und diese Reue, Subhanallah, bereue jetzt, bevor du nicht bereuen kannst. Jetzt hast du die Chance dafür. Das wurde zu Al-Hassan gesagt, soll der eine, oder schämt sich der eine von uns nicht vor seinem Herrn, er bittet ihm um Vergebung für seine Sünden und dann kehrt er wieder zu seiner Sünde zurück, dann bittet er ihm um Vergebung, dann kehrt er wieder zurück. Er sagte, der Shaitan würde gerne dies von euch haben. Yani, dass ihr so denkt. So, wer, yani, hört nicht auf, um Vergebung zu bitten. Und es wurde von ihm überliefert, dass er sagte, ich sehe das überhaupt nicht. Ich sehe das überhaupt nicht, außer dass es von den Akhlaq der Gläubigen ist. Yani, dass der Gläubige immer, wenn er sündigt, bereut. Und es wurde überliefert, Al-Mu'minu muftatanun tawwab. Der Gläubige wird geprüft und heimgesucht mit den Sünden, und er bereut sie dann. Tawwab ist reuiger. Und es wurde von Hadith Jabir mit einer schwachen Überlieferungskette überliefert, als Marfu', dass Abu Fatih sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Mu'min der Mu'min ist jemand, der yani, bereut und vergibt, um Vergebung bitten. Ja? Oder besser gesagt, yani, ein Mu'min yani, bildet sich Sachen ein und er hat Flicken yani, in seinen Herzen und seinen Taten und so weiter. So ist derjenige, der glücklich ist, der sich um seinen Flicken kümmert. Yani, dass er das sich um seine Sünden kümmert. Und es wurde von Umar ibn Abdulaziz, rahimahullah, sagte in einer Khutbah, wer von euch Gutes tut, der soll Allah loben, yani danken. Und wer Schlechtes tut, der soll Allah um Vergebung bitten und sich und bereuen. Denn es müssen Leute geben, die Taten tun, die Allah in ihren Nacken gebunden hat und über sie geschrieben hat. Und in einer anderen Überlieferung, dass er sagte, O ihr Menschen, wer eine Sünde begeht, der soll Allah um Vergebung bitten und bereuen. So, wenn er zurückkehrt, dann soll er Allah um Vergebung bitten und bereuen. Und wenn er zurückkehrt, dann soll er Allah um Vergebung bitten und bereuen. Denn es sind nur Sünden, die an die Nacken der, der Männer gebunden sind oder der Menschen. So ist ihr Verderben, der gesamte Verderben ist der Beharren darauf. Und die Bedeutung davon ist, dass der Diener, er muss das tun, was für ihn bestimmt ist von den Sünden. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es ist über Ibn Adam geschrieben, sein Anteil von Azina, von Unzucht. So, er wird das treffen, unüberwindbar. Zweifellos wird er das treffen. Und der Sinne ist hier Bedeutung nicht der Sinne im wahrsten Sinne des Wortes, sondern wir wissen ja, man kann auch Sinne mit den Ohren, Sinne mit den Augen und so weiter und so fort, indem man die Blicke nicht sieht und zu Haram hört und so weiter. Okay? Und Allah, also, und das ist der Anteil, jeder hat seinen Anteil, einer hat mehr, einer hat weniger. Jedoch hat Allah also den Dienern einen Ausweg davon gegeben, von dem, was er, worin er gefallen ist, von den Sünden. Und er löschte das mit der Taube, mit der Reue und um Vergebung bitten. So, wenn er dies tut, dann hat er sich von das Böse seiner Sünden, ist er das losgeworden. Und wenn er auf die Sünde beharrt, ist er ins Verderben gestürzt. Und in Musnad von Hadith Abdullah ibn Amr, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, Irhamu, tarahamu, waghfiru, yughfar lakum. Seid barmherzig und erbarmen und seid untereinander und ruft dazu auf und vergebt, dann wird euch vergeben. Wehe den Beharrer, die auf das beharren, was sie getan haben, während sie es wissen. Und wehe denjenigen, deren Ohren wie ein Trichter sind. Immer. Wie ein Trichter sind. Ja, er hört von der Weisheit und der guten Predigt und wenn es reinkommt, genauso in einem Ohr reinkommt, geht es von dem anderen Ohr raus. Und er nutzt sich und er hat keinen Nutzen von dem, was er hörte. Wehe demjenigen, die nur hören, aber nicht danach handeln und keinen Nutzen davon haben. Und die Aussage von ihm, sallallahu alaihi wasallam, Folge der Sünde einer guten Tat, damit kann gemeint werden, es kann mit der guten Tat gemeint, die Taube, die Reue von dieser Sünde. Und es wurde dies eindeutig überliefert in einem Hadith Mursal, welches Ibn Abi Dunya überlieferte, von Marasil Muhammad ibn Jubayr, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam, als er Mu'ad radiallahu anhu zu Yemen schickte, sagte, ja Mu'ad, fürchte Allah so gut du kannst und handle mit deiner Stärke für Allah azza wa jal, so gut du es aushalten kannst. Und gedenke Allah bei jedem Baum und jedem Stein. Und wenn du eine Sünde machst, dann mach danach gleich Taube. Wenn Geheimen, dann im Geheimen. Und wenn es offenkundig ist, öffentlich, dann auch öffentlich die Taube machen. Und Abu Naim überlieferte es mit seiner Bedeutung, mit einer anderen Überlieferungskette, welches Daif ist von Mu'adh. Und Qatada sagte, Salman sagte, wenn du eine Sünde begehst oder etwas Schlechtes machst im Geheimen, dann mache was Gutes im Geheimen. Und wenn du eine Sünde begehst öffentlich, dann mache eine Sünde begehst öffentlich, dann mache eine gute Tat öffentlich, damit dies dafür ist. Ja, dies löscht ja. Und hier kann damit gemeint haben, dass die gute Tat, die er machen soll, die Reue ist. Oder noch allgemeiner. Wallahu alam. Und Allah Azza wa Jal verkündete in seinem Buch, dass wer von seiner Sünde bereut, dem wird es vergeben. Allah Azza wa Jal vergibt ihm seine Sünde und nimmt seine Reue an. In mehreren Stellen, wie die Aussage des Erhabenen Subhanahu wa Ta'ala, إنما التوبة على الذين إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. Die Taube bei Allah, yani die Annahme der Reue bei Allah, ist für diejenigen, die etwas Schlechtes machen, unwissend und dann nahe danach bereuen. So denen nimmt Allah die ihre Reue an. Surat An-Nisa, Vers Nummer 17. Und seine Aussage, ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Dann deinen Herrn, für diejenigen, die etwas Schlechtes mit Unwissen machen und dann bereuen danach und es verbessern, yani korrigieren, was sie für Schlechtes gemacht haben, dein Herr nachher ist vergebend und barmherzig. So den Nahl 119 ungefähre Bedeutung. Und Allah Azza wa Jalla sagt auch: Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat. Außer diejenigen, die bereuen und glauben und Gutes tun, den verändert Allah ihre Sünden zu guten Taten. Surat Al-Furqan 17. Und seine Aussage: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Und ich bin der Vergebende für diejenigen, die reuen und glauben und Gutes tun und dann rechtgeleitet sind. Und dann sich rechtleiten lassen. Ja. Und seine Aussage: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Außer diejenigen, die reuen und glauben und Gutes tun, das sind diejenigen, die in Jannah eintreten und nichts wird ihnen ungerecht angetan. Surat Maryam, ungefähre Bedeutung 60. Und seine Aussage: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. Und diejenigen, die, wenn sie etwas Unsittliches tun oder sich gegen sich selbst ungerecht waren, gedenken sie Allah und somit bitten sie um Vergebung für ihre Sünden. Und wer vergibt die Sünden außer Allah? Und so weiter. Abdurrazzaq sagte, Ja'far ibn Sulaiman erzählte uns von Thabit, von Anas, dass er sagte: Mich erreichte, dass Iblis, als dieser Vers hinabgesandet wurde und diejenigen, die, wenn sie etwas Unsittliches tun oder gegen sich selbst ungerecht waren, gedenken sie Allah und bitten sie um Vergebung für ihre Sünden, Surat Al-Imran, Vers 135 und so weiter bis Ende der Ayah, mich erreichte, dass er, das Iblis, yani, geweint hat. Und es wird überliefert von Ibn Mas'ud, dass er sagte: Diese Ayah ist Gutes für die Leute der Sünden als die Dunya, ist besser für die Leute der Sünden als die Dunya und alles, was darauf ist. Und Ibn Sirin sagte: Allah gab uns diese Ayah an der Stelle oder statt dem, was er für Bani Israel machte als Buße für ihre Sünden. Okay? Wir wissen ja, Bani Israel hatten viel Härte. Und das ist von der Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala für diese Umma. Yani für viele Sünden, damit sie vergeben werden, yani müssten sie viel, viel härter machen, bis zu yani faqtulu anfusakum, dass sie sich selbst töten. Um yani ihre Aufrichtigkeit in der Taube zu überprüfen. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: O Allah, wir wollen das nicht. Dreimal. Was Allah euch gegeben hat, ist besser als das, was er Bani Israel gegeben hat. Bani Israel, wenn einer von ihnen die Sünde begangen hat, dann fand er sie geschrieben auf seiner Tür. Und genauso stand auf seiner Tür die Buße dafür. Wenn er es dafür gebüßt hat, dann war das eine Erniedrigung für ihn in der Dunya. Und wenn er das nicht gemacht hat, war das eine Erniedrigung für ihn in der Akhira. So, was Allah euch gegeben hat, ist besser als das, was er Bani Israel gegeben hat. Allah Azza wa Jal sagte, und wer Schlechtes tut oder gegen sich selbst ungerecht war und dann um Vergebung bitten, dann findet er Allah vergebend und barmherzig. Surat An-Nisa 110. Und Ibn Abbas sagt über die Aussage Allahs: Ma ja'ala Allahu alaykum, ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Und Allah hat euch kein Tadel oder kein etwas, was ihr nicht ertragen könnt in Din gemacht. Surat Al-Hajj 78. Er sagt, das ist die Weite des Islams. Und was Allah für Ummat Muhammad gegeben hat von der Taube und Buße, das ist die Weite des Islams. Und was Allah der Ummah von Muhammad gegeben hat von der Taube und Kafara, von Reue und Buße. Und das Offensichtliche oder das Äußere dieser Wortlaute, der Scharia, weist darauf, dass derjenige, der aufrichtig zu Allah bereut und die Bedingungen der Taube erfüllt, dann wird Allah, dann wird mit Sicherheit Allah seine Taube annehmen. Genauso wie mit Sicherheit der Islam des Kafirs angenommen wird, wenn er aufrichtig in seinem oder richtig Islam Muslim wird. Und das ist die Aussage der Allgemeinheit der Gelehrten, und die Aussagen oder die Worte von Ibn Abdul Birr weisen darauf, dass es übereinstimmend ist. Und von den Menschen gibt es welche, die sagen, nein, es wird nicht mit Sicherheit gesagt, dass seine Taube angenommen wird, sondern es wird gehofft. Und derjenige ist unter Allahs Willen. Selbst wenn er bereut. Und sie argumentierten mit seiner Aussage, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah vergibt es nicht, dass man Schirk an ihm macht, dass man ihm was beigesellt, und vergibt ihm sonst, wem er will. So macht er die Sünden alle, die unter Schirk sind, unter seinem Willen. Ob er will oder nicht. Vergibt er oder nicht. Oder vielleicht argumentiert man mit der gleichen wie seine Aussage, oh ihr, die ihr glaubt, bereut zu Allah einen aufrichtige Reue, vielleicht vergibt euch Allah eure Sünden. Surat Tahrim 8. Und mit seiner Aussage, was aber den betrifft, der bereut und glaubt und tut es, Gutes tut, den wird Allah vielleicht, der wird vielleicht von den Erfolgreichen sein. Surat Al-Qasas 67. Und seine Aussage, und bereut zu Allah allesamt, o ihr Gläubigen, vielleicht werdet ihr von den Erfolgreichen sein. Surat An-Nur 31. Und seine Aussage, und andere, die ihre Sünden zugegeben haben, die haben gute Taten mit schlechten vermischt, denen wird Allah vielleicht die Reue annehmen. Surat Tauba 102. Und das Offensichtliche ist, dass dies wahr ist für den, dass dies für den Reuigen ist. Weil das Zugeben, Allah Azza wa Jalla sagt, und andere, die ihre Sünden zugegeben haben, sie vermischten Guten mit schlechten Taten, denen wird Allah vielleicht ihre Reue annehmen. Er sagt, und das Offensichtliche ist, dass dies über den Reuigen ist, weil das Zugeben und Gestehen der Sünde erfordert die Reue. Und von Hadith von, Nabi, von Aisha, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, der Diener, wenn er seine Sünde gesteht und dann bereut, den nimmt Allah seine Taube an, seine Reue an. Und das Richtige ist die Aussage der Mehrheit. Und diese Ayat weisen nicht darauf, dass es nicht mit Sicherheit ist, yani die Annahme der Reue. Denn der Gütige, wenn er etwas, yani, wenn er die Leute etwas yani, gibt oder yani, verspricht, ja, dann lässt er die Leute nicht, yani, enttäuscht er die Leute nicht von seiner Hoffnung. Und von hier sagt Ibn Abbas, Asa, vielleicht im Koran, yani, ist von Allah verpflichtend. Yani Asa, wenn Asa im Koran kommt, vielleicht, dann ist es, das ist inshallah mit absoluter Sicherheit passiert. Dies überlieferte von ihm Ali ibn Abi Talha. Und es kam auch die Belohnung von Iman und gute Taten auch im Koran mit dem Wortlaut des vielleicht. Ja, im Koran. Und dies wies aber nicht darauf, dass es nicht mit Sicherheit ist, sondern dass es schon mit Sicherheit ist. Ja, das heißt, was wir daraus nehmen, ist, dass Asa und vielleicht im Koran erfordert, dass es mit Sicherheit passieren wird von Allah Azza wa Jal. Wie in seiner Aussage, verkehren in Allahs oder yani, kümmern um Allahs Häuser oder befüllen von Allahs Häuser, yani Allahs Moscheen, sind diejenigen oder füllen Allahs Häuser, diejenigen, die Allahs Häuser füllen, sind diejenigen, die an Allah glauben und den letzten Tag und das Gebet verrichten und die Zakat entrichten und niemanden fürchten außer Allah. So, vielleicht werden diese von den Rechtgeleiteten sein. Surat Tauba 18. Und was aber seine Aussage betrifft, subhanahu wa ta'ala, und er vergibt, wem er will, ansonsten, yani außer Schirk, so, der Reuige ist von denjenigen, die Allah will, dass er ihnen vergibt. Ja, das ist jetzt die Antwort auf die Aussage von die sagen, nein, Allah sagte vielleicht, ja, und nur wenn er will. Und der Reuige ist von denen, die Allah will, dass er ihnen vergibt. Wie er dies in vielen Stellen an seines Buches sagte. Okay, wir hören inshallah hier auf. Ich sage subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.